Menschen, die sich einheißen, ob nach einem Scheiß angekündigt ein Kollege ist. Was aber. Was ist eigentlich mit den anderen Karten raus? Ich bin 9C, was machen die denn? Im einen gehen auch noch Bad Ems. Im einen ist Bad Ems, die anderen sind Bitburg. Und der alte. Die anderen sind Borussia. Das ist in Belgien. Das ist ein Bärenlager. Ist die 9C denn nicht kurzzeitig hier ins Schloss gekommen? Das war die 9B. Die ist ja gestern nach Koblenz gefahren und direkt danach nach Bad Ems. Aber die sind so ins Schloss. Da war auch der Johann. Also ich habe. Da wurde es entschlossen, 9C, die 9C, die 9B ist. Der Johann ist aber kurzzeitig angekommen. Was heißt kurzzeitig angekommen? Also ich habe, falls er es war, mit ihm gestern am Funkgerät gesprochen. Man konnte das an seiner Stimme erkennen. Oder höchstwahrscheinlich war es der Johann. Der hat auch so geredet, als ob es er selbst ist. Seine Redensart konnte man das auch feststellen. Aber der hat mit mir an diesen Funkgeräten geredet, die ich mitgenommen habe. Aber wenn dann, du musst ja doch in der Umgebung sein, oder? Wenn du das Funkgerät hörst. Das hat doch eine Entfernungsreichweite von ein paar hundert Metern maximal. Bei den Geräten, die ich mitgenommen habe, eigentlich mehrere Kilometer, aber das, die Sache ist das mit den. Ich meine, ich habe die Funkgeräte rausgegeben und Johann zum Beispiel hat sie auch kurzzeitig, glaube ich, in der Hand gehabt und hat damit dann uns kontaktiert. Schreibst du auf, wenn ich fragen darf, oder? Machst du ich Notizen? Ganz kurz das ändern, erzähle ich. Also was ich mir aufschreibe, sind einige Sachen, die ich, alles Mögliche sein. Zum Beispiel einige Sachen, die ich noch überprüfen muss, zum Beispiel auf irgendeiner Webseite oder irgendwelche Sachen, die ich suchen muss, irgendwelche Sachen, die ich gelesen habe, zum Beispiel bei Autofahrten, da schreibe ich mir auch manchmal auf. Oder irgendwelche Sachen, die ich denke. Irgendwelche Sachen, die ich, also auch G8, G9 ist auch darunter, die ich auf Twitter posten möchte. Hier ist eine Liste von CDs, die ich ausprobieren möchte mit dem Blu-ray-Laufwerk, um zu sehen, ob wie gut beschädigte CDs wiedergegeben werden können. Also hier steht alles Mögliche drin. Oh. Und vielleicht könnte ich in mehreren Jahren darauf zurückblicken, damit ich mir ein gutes Bild davon machen kann, welche Person ich damals bin. Ja. Hier kommen auch einige Ereignisse, Lebensereignisse ein. Und auch Prioritätseinstufungen gibt es. Also HI bedeutet High, MD bedeutet mittelmäßig und LO bedeutet gering. Schreibe ich manchmal dahin, manchmal schreibe ich das nicht dazu. Und davor steht dann, also der Anfang von den Zeilen, falls die PC so lang ist, dass es zwei Zeilen gibt, beginnt mit Uhrzeit. Datum steht immer am Anfang der Seite und dann steht die Art der Notiz zum Beispiel. Das Lupenzeichen steht für etwas, was im Internet suchen muss. Und ein Pausezeichen. War das ein Supermarkt? War das ein Supermarkt? Tut mir leid. Solche dünnen Gassen, wie man das gerade eben gesehen hat, gibt es auch häufig in Italien. Ja? Ja. Die sind meistens dann noch dünner. Winkel? Alles? Das auch, aber es gibt auch Geschäfte, die sind nur so breit. Ach Gott. Die sind ein kleiner Gang. Regale stehen. Das sind ganz dünne Regale, die stehen an der ganzen Wand. Meistens sind das nicht so große Sachen, oder? Mhm. Die holen das direkt aus dem Lagerraum raus und kleben da direkt Bilder an die Wand. Ach so. Ja, manchmal. Dann sagt man, das hätte ich gerne, holen die das aus dem Lager. Ja. Also, FRG JT123. du hast gestern Schule gehabt. Ja, das war genau dieser Weg, genau. Was wären wir dort hängen geblieben? Da ist noch ein Bild von diesem Geschäft. Dass sie angefangen haben. Hatten wir Neugierde? Ja. Ja, aber okay. Oder eben Gruppenzwang. Man sagt bei Gruppenzwang immer, wenn man nicht rational handelt wegen Gruppenzwang, dann betretet man freiwillig ein untergehendes Schiff. Thank you.